Benz oder Audi. Was Messer stechst du mit 16er Schraubi? Muss Anwalt bezahlen, für Bratas die sitzen. Deswegen geb ich Kisten auf Kombi mit Zinsen. Der Kripo, er platzt, ich geh nie wieder Knast. Miete S, AMG auf rumänische Bars. Und fahr rein in dein Goldladen, fick dein Volkswagen. Ich will mehr, hol den Tresi mit den Goldbarren. Gangster oder Piraten, ihr könnt nix machen. Mietwagen, Peaceplatten, kiloweise Briefmarken. Nix zu tun, Heidepun, ich komm rein mit Nase taub. Ich hab Hass im Bau, Hype macht die Kasse auf. Wen willst du holen, Bra, ich fress deine Jungs auf. Uff, und die Jungs von deinen Jungs auch. Guck dich um, Rapper rennen zu Mamas. Weil ich schicke Bratans im M-Paket Matschwarz. Kardasch, geh Akan, free send me Bratan. Wir machen Geld, aber nicht wie die anderen. Du rennst so wie Zlatan, wenn du mich siehst, das ist Bergam und Kapi. Asylante Musik. Kardasch, geh Akan, free send me Bratan. Wir machen Geld, aber nicht wie die anderen. Du rennst so wie Satan, wenn du mich siehst, das ist Bergam und Kapi. Asylante Musik, ha. Ich bin Türke, weil ich den Thron stürze. Rauche Grünicke, würze Lupf für deine Frau die Schürze. Öffne ihre Hintertüre, wenn ich Sippi einführe. Zeige keine Ge, fühle Geiselnahme, ich entführe. Ziehe die Aldi-Tüte über deine Rübe. Fessel dich an deinen Füßen und fahre dich zu Gemüse. Meine Güte, alles wegen diesen Schulden für die Blüte. Kein Erbarmen, skrupellos, ohne Menschen würde ich. Hol mir die Krone von da, wo ich wohne. Habe 7 scharfe Patronen in meiner Kanone. Erschieße deine Ikone, ich habe keine Idole. Pornostar wie Shahin K, ha, ficke ohne Kondome. Und wenn ich raushole, Asen ist Sikim, dann ohne Jackie. Jackie aus der Dose, viele Angebote, jeder Droge vom Stein. Erste Probe, dann von Nike die erste Sohle. Komm in meine Zone, Gardascher mit deiner Kohle. Gardasch, geh Akan, free send me Bratan. Wir machen Geld, aber nicht wie die anderen. Du rennst so wie Zlatan, wenn du mich siehst, das ist Bergam und Kapi. Asylante Musik. Kardasch, geh Akan, free semi Bratan. Wir machen Geld, aber nicht wie die anderen. Du rennst so wie Satan, wenn du mich siehst. Das ist Bergkamp und Kapi, Asylantenmusik.